Hi, das hier ist mein erster Blogpost inklusive Podcasts. Ich habe mich heute darüber informiert, wie ich einen Podcast aufnehmen und hochladen kann und in Form von einem Flash-Player in meine Blogposts einbauen kann. Und ich dachte mir, wo ich mich doch gerade schon über dieses Thema informiert habe, lasse ich euch gleich daran teilhaben und erkläre euch auch kurz, wie ihr einen Podcast aufnehmen und in euer Blog einbauen könnt. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere auch inspiriert dadurch und wir haben demnächst neue hochwertige Podcasts. Also, zuerst müsst ihr den Podcast natürlich aufnehmen. Das geht zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich hunderte Möglichkeiten, das zu machen, aber ihr könnt es machen mit Audacity. Das Programm ist kinderleicht zu bedienen und ich gebe euch den Link zum Download unten in diesem Blogpost. Es ist kostenlos, das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum es, ich glaube sogar, das bekannteste und beliebteste Audioaufnahmeprogramm ist. Also nehmt euren Podcast auf und speichert ihn als MP3-Datei. Das geht, indem ihr auf Datei exportieren klickt und dann einfach als Format MP3 auswählt. Dann der nächste Schritt, ihr müsst die MP3-Datei hochladen. Das könnt ihr, wenn ihr viel Speicherplatz zur Verfügung habt, auf euren eigenen Server machen. Oder wenn ihr Webspace sparen wollt, könnt ihr auf wahrscheinlich auch unzählig vielen Upload-Plattformen ganz einfach eure Datei hochladen. Ich empfehle euch das Internetarchiv unter www.archive.org. Ihr könnt euch dort auch innerhalb von ein paar Sekunden registrieren und sofort eure Dateien hochladen. Wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr auf eine Seite, auf der ihr verschiedene Versionen und verschiedene Informationen über euren Upload findet. Zum Beispiel drei verschiedene MP3-Dateien. Ich habe keine Ahnung, was die Unterschiede sind. Aber ihr könnt einfach auf einen von diesen Links klicken und erhaltet den Link direkt zu eurer MP3-Datei. Diesen Link könnt ihr jetzt in euren Flash-Player einbauen. Und ich habe euch unten in diesem Post einen Code-Schnipsel eingefügt, dass ihr ganz einfach integrieren könnt in euren HTML-Code von den Blogposts. Dieses Code-Schnipsel habe ich gefunden unter dem Google System Blog. Also, nehmt diesen Schnipsel und ihr findet einen Part, in dem URL gleich MP3 File Address steht. Diesen Teil, diese eckigen Klammern, ersetzt ihr einfach durch die URL durch den Link zu eurem Podcast unter dem Internet Archive. Ja, wenn ihr das gemacht habt, fügt den Code-Schnipsel an die richtige Stelle in eurem Blogpost ein, wo auch immer ihr den Player hinterher haben wollt. Und schon habt ihr einen Podcast in eurem Blogpost. Und ich denke, dass ihr von mir in nächster Zeit öfter Podcasts hören werdet über, ja, wahrscheinlich Themen, die mehr zu meinem Blog passen. Aber ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere sich auch inspiriert fühlt und anfängt zu podcasten, weil ich finde, viel zu wenig Blogger benutzen dieses Medium. Eigentlich ist es sehr interessant und ja, viel einfacher nebenbei eine Audiodatei zu hören, vor allem wenn es ein Blogpost ist. Deswegen, ja, ich hoffe, dass einige von euch das hier als Anreiz nehmen und ja, freue mich von euch zu hören in Zukunft. Bis demnächst.